Thank you. Thank you. ja nur einen schönen Abend. Es ist Weihnachten, es gibt heute ein Geschenk. Also eins, war für alle wäre zu teuer gewesen. Und ich hatte auch nicht mehr so viel Fun da. Also haben wir uns ein Geschenk überlegt. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wer will, weil ist ja sowieso nicht so viel für alle. Und ich sag einfach hier voll da und der Künstler kriegt ein Geschenk. War da vorne, aber gut bitte. Danke. Aufmachen, aber reingucken. Wenn nicht gefehlt, musst du behalten.